Herzlich willkommen nun zu unserem Hörspiel am Sonntagabend. Wir möchten Ihnen heute ein Hörstück nach einer Erzählung von Franz Kafka vorstellen. In der Strafkolonie. Franz Kafka reagierte mit seiner 1919 veröffentlichten Erzählung vermutlich auf zeitgenössische Diskussionen über das Strafrecht. Es ist auch anzunehmen, dass er einen zuvor in Prag erschienenen Reisebericht eines Kriminalisten von einer Reise zu einer sogenannten Strafkolonie auf Neukaledonien zum Ausgangspunkt seiner Erzählung genommen hat. Auf eine Besonderheit möchten wir Sie noch hinweisen, meine Damen und Herren. Diese Produktion des Schweizer Rundfunks entstand 1981 in Kunstkopf-Stereophonie, einer Technik, die dem Hörer besonders räumliche Höreindrücke vermittelt. Es war auch der Versuch, den Hörer selbst mitten hinein in Kafkas Strafkolonie zu versetzen. Dieser intensive Höreindruck stellt sich vor allem ein, wenn Sie, wozu wir Ihnen nun raten möchten, beim Hören Kopfhörer verwenden. Die Kraft zum Verneinen, dieser natürlichsten Äußerung des immerfort sich verändernden, erneuernden, absterbenden, auflebenden menschlichen Kämpferorganismus, haben wir immer. Den Mut aber nicht. Während doch das Leben Verneinen ist. Also Verneinung, Bejahung. Franz Kafka. In der Strafkolonie. Mit Bruno Ganz, Wolfgang Stender, Heinz Bender-Plück, Walter Wiegand und Elmar Schulte. Hörspielfassung nach der gleichnamigen Erzählung und Regie Claude-Pierre Salmoni. Technik Ernst Neukomm. Schnitt Vreni Rupp. Nun erst beginnt die praktische Übung all dessen, was den Zweck und den Sinn des Lagers ausmacht. Pass doch auf, wo du hingehst! Nimm ihn kürzer! Verzeihen Sie. Also, die Kolonie können Sie betrachten als das Vorspiel oder auch als die Hülle. Was ich Ihnen aber nun zeige, als den Kern. Es ist ein eigentümlicher Apparat. Hinbleiben. Diese Uniformen sind doch für die Tropen zu schwer. Gewiss. Aber sie bedeuten die Heimat. Wir wollen nicht die Heimat verlieren. Nun sehen Sie aber diesen Apparat. Bis jetzt war noch Händearbeit nötig, von jetzt aber arbeitet der Apparat ganz allein. Es kommen natürlich Störungen vor. Ich hoffe zwar, es wird heute keine eintreten. Immerhin muss man mit ihnen rechnen. Der Apparat soll ja 12 Stunden ununterbrochen im Gang sein. Wenn aber auch Störungen vorkommen, so sind es doch nur ganz kleine und sie werden sofort behoben sein. Wollen Sie sich nicht setzen? Ich bitte Sie, machen Sie meinetwegen. Es ist durchaus. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Kommandant den Apparat schon erklärt hat. Nein. Dieser Apparat ist eine Erfindung unseres früheren Kommandanten. Ich habe gleich bei den allerersten Versuchen mitgearbeitet und war auch bei allen Arbeiten bis zur Vollendung beteiligt. Das Verdienst der Erfindung allerdings gebührt ihm ganz allein. Haben Sie von unserem früheren Kommandanten gehört? Nicht. Nun, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Einrichtung der ganzen Strafkolonie sein Werk ist. Wir, seine Freunde, wussten schon bei seinem Tod, dass die Einrichtung der Kolonie so in sich geschlossen ist, dass sein Nachfolger, und habe er 1000 neue Pläne im Kopf, wenigstens während vieler Jahre nichts von dem Alten wird ändern können. Unsere Voraussage ist auch eingetroffen. Der neue Kommandant hat es erkennen müssen. Schade, dass Sie den früheren Kommandanten nicht gekannt haben. Aber ich schwatze und sein Apparat steht hier vor uns. Er besteht, wie Sie sehen, aus 3 Teilen.

Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Haus seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet. In einer Aufnahme des Schweizer Radios, Studio Basel von 1981, brachten wir In der Strafkolonie nach einer Erzählung von Franz Kafka. Es sprachen Offizier Bruno Ganz, Reisender Wolfgang Stendar, Soldat Walter Wiegand, Verurteilter Heinz Bender-Plück, Sprecher Elmar Schulte. Funkfassung und Regie Claude-Pierre Salmoni. Bis zum Beginn der Nachrichten um 22 Uhr haben wir noch ein bisschen Zeit für Musik.